Wer schert sich um die Schwachen und die Kranken? Wer bemerkte denn den Kummer und die Sorgen, die mich grämten? Wer weiß denn, weswegen sich mein Vater für seinen Sohn so schämte? Ich geh morgen ans Mike. Das Mike ist mein Buch, das Mike ist meine Wumme. Ich rotz die Wörter raus, ich nenn euch meinen Kummer. Es gab nicht viele Pauker, die mich liebten. Ich galt als stinkfaul und hab ein loses Maul. Es stimmte, denn ich versiebte ohne großen Grund Tests und Klausuren und dann, irgendwann, ging ich gar nicht mehr hin. Darin sah ich keinen Mehrwert und keinen besonderen Gewinn, weil ich aufgehört habe, mich selbst zu lieben. Ich wollte nix wissen, fühlte mich angeschissen, weil ich bestimmt keiner von euch Strebern war. Euch Hornochsen, Pornostar wollte ich werden. Was Anständiges, wo man nicht viel braucht. Nur einen leeren Kopf, einen dicken Schlauch. Heute krieg ich davon einen Kropf und Rauch. Schwarzen Afghan. Es könnte sein, dass ich immer mehr von dem Zeug brauch. Ich fühl mich so leer, weil ich an nix mehr glaub. Selbst mein Schwanz gehorcht mir nicht mehr. Mir fehlt irgendwie die Zuversicht, ein Schwarzlicht am Ende des Tunnels. So können wir meinem toten Alten möchte ich auch noch danken. Weil mir nix dran lag, war ich nie an seinem Grab. Ihr könnt mich ruhig weiter für roh und undankbar halten. Er hat mich in seinem Sarg gezeugt, mich in sein Grab gebeugt. Mein Alter hat mich immer ganz tief runtergemacht. Wenn ich am Morgen erwachte, begann die Nacht. Ich konnte mich nicht mehr gegen ihn erwehren. Heute brauch ich das Mike, um mich zu entleeren. Ja, ich hab nix gelernt, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaub, ein Pauker nennt sowas Katharsis. Ich darf den Pfaffen und den Paukern danken, doch wer schert sich um die Schwachen und die Kranken? Wer bemerkte denn den Kummer und die Sorgen, die mich grämten? Wer weiß denn, weswegen sich mein Vater für seinen Sohn so schämte? Ich geh morgen ans Mike, das Mike ist mein Buch, das Mike ist meine Wumme. Ich rotz die Wörter raus, ich nenn euch meinen Kummer. Manchmal bin ich nur dankbar, wenn ich an Gott denk. Und wenn ich mich morgen erhängen, könnte ich Gott gebrauchen. Zur Sicherheit werde ich noch einen Joint rauchen. Ich geh nicht in die Kirche, vermeide selbst Gebete. Ich geh lieber ins Kino, mein Gott heißt 3D. An ihn will ich glauben. Ich glaub, dass Götter Tiere sind, so wie so ein Samoyede. Zuletzt möchte ich doch noch Mutter danken. Sie wird vor Kummer sterben. Und dann irgendwann werde ich dem Vater seine halbe Bruchbude erben. Oh Mann, könnte es sein, dass mich das Danken krank macht, wer dankt mir? Ich hab immer viel rumgehurt, weil die Huren Mutter glichen. Natürlich hab ich Mutter geliebt, weil mir doch gar nichts anderes übrig blieb. Mir macht's nix aus, wenn du sagst, ich soll meine Mutter finden. Fick deine Mutter. Fick deine Mutter.